WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Abend Freitemennacht, wie immer, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Judith. Judith ist 59. Hallo Judith. Hallo? Hallo? Ja. Hallo Judith. Hallo. Du hörst mich. Ja. Das ist sehr gut. Um was geht's bei dir? Ja, es geht bei mir darum, ich bin seit 20 Jahren verheiratet. Mhm. Und mein Mann, der hat eine größere Erbschaft gemacht vor 2 Jahren. Mhm. Also es war schon eine stattliche Summe, das waren 136.000 Euro. Oh ja. Und seit der Zeit kenne ich ihn überhaupt nicht mehr wieder. Er ist nur noch weg. Kommt mal nach Hause, wann er mal lustig ist. Wie, wo ist er denn? Der wohnt in dem gleichen Ort meistens, wo wir wohnen, wohnt er im Hotel. Och, der wohnt im Hotel in eurem Ort, in eurer Stadt? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Und was macht er im Hotel? Ja, der hat da sein Hotelzimmer. Ja. Und ich kenne jetzt einige Leute hier, so lange wohnen wir ja noch nicht hier. Ja. Und die haben ihn auch schon mal gesehen. Er geht also morgens meistens, da ist so eine Gastwirtschaft, oder ich würde das eher als Kneipe bezeichnen. Ja. Die machen morgens um 6 Uhr auf. Ja. Da wird er oft gesehen, dass es schon zwischen 6 und 7 dorthin geht. Ja, und... Da frühstückt er dann? Ja, ob der da frühstückt, das weiß ich nicht. Ja. Also für mich ist das ein Lokal, ich würde das nicht betreten. Das hat also überhaupt keinen guten Ruf. Ach so. Ist denn das wenigstens für ihn ein feines Hotel, in dem er wohnt? Ja, das Hotel ist ein feines Hotel, das kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, da kostet eine Nacht, kostet da 80 Euro. Also da geht dann einiges Geld drauf, wenn man da immer wohnt. Ja, da gehe ich von aus. Und ich gehe jetzt auch von aus, die Erbschaft, die ist ja jetzt, sagen wir mal, die besteht seit gut 2, 2,5 Jahren. Ich nehme an, da ist auch nicht mehr viel von da. Ich nehme an, das war alles weg. Ist der denn dann nur in eurem Ort, in dem Hotel und treibt sich in eurem Ort rum? Oder geht der auch mal irgendwie auf Reisen? Ja, der war 4 Wochen auf Mallorca. Mhm. Dann war er wieder mal 3 Wochen auf Mallorca. Und nimmt dich nicht mit? Nein. Na, das ist ja ein Ehemann. Ja. Von wem kommt denn eigentlich dieses viele Geld? Das ist aus der Erbschaft von seiner Mutter. Ah ja. Und er hat sich wirklich schlagartig vom Tag der Auszahlung verändert? Ja. Wie oft hat er dich denn in diesen 2 Jahren mal besucht? Sagen wir mal, er war mal 4 Wochen hier, dann war er mal 3 Wochen hier. Und das letzte Mal, wo er hier war, da war er gut 4 Wochen hier. Mhm. Da hat er auch zu mir gesagt, das käme nicht mehr in Frage. Er würde das also nicht mehr machen. Er würde nicht mehr sinnlos so das Geld verpassen. Ja. Ja, und hat dann noch ein neues Badezimmer hier in die Wohnung einbauen lassen. Das ist eine Eigentumswohnung. Immerhin. Ja, ist auch eine sehr schöne Wohnung. Also ja. Er hat es sauber. Er hat alles, was man sich vorstellen kann. Ihm fehlt es an nichts. Mhm. Der hat im Schlafzimmer hat dann Fernsehen, im Wohnzimmer das Neueste vom Neuesten. Also ich weiß wirklich nicht, was dem Mann fehlt. Also du redest auch von eurem Schlafzimmer, das ist euer gemeinsames Schlafzimmer. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Aber wenn du da mit dem zusammensitzt und der ist 4 Wochen bei dir zu Hause, dann fragt man den doch, hör mal, was ist denn mit dir los, warum machst du das? Was antwortet er darauf? Ja, der sagt mir dann manchmal, mein Verhalten, das würden an mir stören und an mir würde dann alles stören. Ach so. Und dann geht man einfach durch die Türe und kommt nicht mehr wieder. Und jetzt, wo er die Kohle hat, kann er sich das erlauben, mal quasi auf Urlaub von dir zu gehen? Ja, ich sehe das langsam so, ich weiß nicht. So klingt das, ja. Hallo, so klingt das. Weil es ist ja auch so, sagen wir mal, wenn er geht, er nimmt ja keine Sachen mit. Sondern? Kein Koffer? Er kauft jedes Mal alles komplett neu. Ach. Das ist ja voll. Wie, der nimmt keinen Koffer mit, keine Unterhosen, keine Socken, keinen Anzug, gar nichts. Der kauft immer neue Klamotten? Der kauft immer alles komplett neu. Aber dann, wenn er nach Hause kommt, dann muss er doch ganz viele Sachen immer wieder mitbringen nach Hause. Neue? Ja, ja, das sind ungefähr schon 7 Koffer, die ungefähr voll sind. Wäre ich an deiner Stelle, Judith, ja, so etwas von sauer und beleidigt, ja, wenn mein Kerl sowas mit mir machen würde? Ja. Der hat ja überhaupt keinen Respekt vor dir. Der tritt ja die Ehe und deine Gefühle mit Füßen. Wenn der 2 Jahre das Geld verjubelt, ja, ohne dich mit... Ihr könntet es euch beide ja schön machen und könntet auf Reisen gehen. Ja. Ja, und ich finde, er ist 71 Jahre alt. Also ich mit 71 Jahren müsste man doch mal überlegen, was man mit, wenn man so eine Erbschaft macht, was man damit anfängt. Andererseits wirft dieses ja auch ein Licht auf eure Ehe. Und die scheint mir nicht mehr so die dollste zu sein. Nee, kann ja nicht. Nee. Und das hast du vorher nicht gemerkt? Nein. Das wundert mich. Ja, bei mir ist es so, ich war ja vorher berufstätig. Ja. Er ist Rentner. Ja. Und wo er die Erbschaft gemacht hat, da war ich auch noch berufstätig. Und dann hat er zu mir gesagt, also ich brauche jetzt nicht mehr arbeiten zu gehen. Und so war es dann auch? Ja, und ich habe dann den Job habe ich dann dran gegeben sozusagen. Ja. Ich habe seit Jahren jetzt, ich habe früher als Sekretärin gearbeitet bei Reynolds Tobacco, bei Camel Filter. Mhm. Über 15 Jahre. Nur die Firma ist ja dann nach Trier gegangen. Ja, aber jetzt hast du ja keine Kohle mehr. Hat er dir das gegeben dann? Ich habe das durch den Tod meiner Mutter, die ist jetzt, vorher ist sie im Januar ist die verstorben, mhm, habe ich auch eine Erbschaft gemacht. Achso, na, ihr seid aber beglückte Leute. Ja, ich glaube, ich bin in der Beziehung in der glücklicheren Situation. Hast du noch mehr geerbt? Nein, nee. Nein. Ich wünsche, das hätte ich geerbt, noch mehr nicht. Aber du kommst über die Runden. Ja, sag mal so, die Kosten, die hier so anfallen, wie Wohngeld und so, das zahlt er ja alles. Das zahlt er, das heißt, du hast Wohnen quasi umsonst. Ja, ja. Ja. Und Strom und sowas, das zahlt er alles noch, ich sage immer noch. Also vorher, als du da gearbeitet hast, habt ihr euch vielleicht gar nicht so oft gesehen und ihr habt euch gar nicht so Gedanken gemacht über eure Ehe. Das ist natürlich möglich. Ja, andererseits, man sieht sich abends, man sieht sich an den Wochenenden, auch wenn man berufstätig ist, da muss man doch irgendwie mitkriegen, wenn was nicht stimmt. Aber es stimmte was nicht. Jetzt ist die Frage, wie geht man jetzt weiter damit um und welche Konsequenzen ziehst du aus dieser Situation? Ja, also bei mir ist das so, ich werde mich auf keinen Fall, würde ich mich jetzt, sagen wir mal, so scheiden lassen, ne? Mhm. Das würde ich auf keinen Fall tun. Weil? Weil, erstens mal, wie soll ich das sagen? Ich bin seit 20 Jahren verheiratet, er hat keine Scheidung eingereicht, ja, wird er auch nicht tun, ja, weil ich gehe auch davon aus, wenn von dem Geld nichts mehr da ist, mhm, von seiner Rente, die er dann bekommt, mhm, kann er sich solche Spielchen nicht mehr erlauben. Ach, du meinst, wenn das verjubelt hat, dann kommt er wieder brav zurück unter Mamas Küchentisch, oder wie? Ja, so ungefähr so. Ja gut, wenn du damit leben kannst, ich finde, das hat einen Beigeschmack. Ja, ja, bei mir ist es jetzt so, also dieses Mal hat es mich total hart getroffen. Das glaube ich. Er ist jetzt schon wieder über 9 Wochen weg. Und telefoniert er eigentlich dann auch mal mit dir? Nein, der ist über Handy nicht erreichbar. Ach. Der ist nirgendwo erreichbar. Also 9 Wochen weg. Und wo ist er diesmal? Ich nehme an, der ist wieder hier im Trost, also hier bei uns im Ort im Hotel. weiß ich nicht. Wie absurd. Ja. Und begegnest du dem dann in deinem Ort nicht mal zufällig? Das ist es ja. Andere sehen den manchmal oder sehen den immer, ich, mhm, sehe ihn nicht. Ja, das ist aber ein Zufall. Ja, ich sehe ihn definitiv nicht. Und ich bin ganz ehrlich, also ich bin kein Mensch, der jetzt da in so eine Kneipe geht, ja, und danach fragt oder sonst was. Nee, warum auch? Bin ich zu stolz für. Aber apropos stolz, Judith, du musst dir jetzt überlegen, wie du dich weiter verhältst. Ja. Bleibst du in der Wohnung wohnen? Ja, ja, auf jeden Fall, weil die Wohnung ist so, die Wohnung ist, für mich ist das lebenslanges Wohnrecht in der Wohnung. Okay, also ich höre, du bleibst in der Wohnung, du wirst dich nicht scheiden lassen und das, nein, heißt im Klartext, du wirst irgendwie dich mit ihm wieder arrangieren, wenn er zurückkommt. Ja, wenn er überhaupt zurückkommt. Aber ein Riss ist irgendwie zwischen euch. Ja, ja, natürlich. Wenn er zurückkommt. Aber ich glaube, er kommt zurück. Du hast es ganz schön ausgedrückt gerade. Wenn er das verjubelt hat, das Geld, dann wird er schon wieder da. Denke ich mir, ich weiß es nicht. Ja, ja. Na? Nur ich würde jetzt auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich hatte eine langjährige Freundschaft, mit einer Frau, ne? Wir waren richtig gute Freundin. Mhm. Und die hat mich derartig enttäuscht. Mhm. Und sonst hatte ich auch keinen großen Freundeskreis, weil ich war berufstätig, ich hatte meinen Haushalt, mhm, ich hatte meinen Mann, ich hatte meine Tiere. Also blieb mir ja nicht viel Zeit, um noch großartig, sagen wir mal so, Freundschaften oder so, mhm, zu knüpfen. Aber da musst du dich jetzt um kümmern. Ja, das denke ich mir auch. Sonst bist du ganz alleine. Ja, ich bin im Moment ganz alleine. Kinder habt ihr keine? Nein, wir haben nur Katzen. So, naja, ist ja auch schon was. Ja. Ja. Wie gesagt, die Freundschaft, die ich hatte mit der Frau, das lief alles wunderbar hin und her. Gut, aber das ist ja nur auch vorbei. Ja, ich habe das aber gemerkt. Ich habe das früh genug abgebrochen, weil ich habe gemerkt, das war in dem Sinne keine Freundschaft, das war ein Ausnutzen. Mhm. So, Judith, jetzt du hast das ja alles jetzt schon klar vor Augen, was passiert ist. Jetzt liegt es wirklich an dir, eine Linie zu finden, wie du dich weiter verhältst. Ja. Ich wäre da gebremster und ich könnte, glaube ich, mit so einem Typ nicht mehr zusammen sein. Aber das musst du natürlich für dich entscheiden und du hast es ja quasi schon entschieden. Irgendwie wirst du dich wieder mit ihm arrangieren wollen. Ja, vielleicht arrangieren wollen. Ich würde mich auch trennen, das wäre mir auch egal. Mhm. Weil ich bin ja im Grunde genommen, bin ich ja sowieso getrennt, wenn man sich das mal überlegt. Wenn er nochmal zurückkommt, red doch mal Tacheles mit dem, was der eigentlich will. Will der mit dir zusammen sein? Frag ihn das doch mal. Ja. Frag ihn, was willst du? Und dann kannst du sagen, was du willst. Und dann reden zwei erwachsene Menschen miteinander und dann wird man sehen, was rauskommt. Ja, so denke ich mir auch am besten. Ja, so muss es machen, unbedingt. So. Ich weiß ja nicht, ob er zurückkommt, aber... Ja. Ich denke mal auf die Dauer von der Rente oder so. Also wenn er sich davon eine Wohnung nehmen muss, wenn ich sehe, was heute so die Wohnung und alles kostet. Wer weiß, vielleicht hat der ja auch eine andere. Kann ja auch sein. Wer weiß. Das weiß ich natürlich nicht. Aber so ein Gedanke muss man ja denken. Ja, ja. Ja. So, Judith, du musst mit dem Knaben richtig ins Gespräch kommen, wenn er zurück ist. Ja, mache ich. Und dann Konsequenzen ziehen, okay? Ja, auf jeden Fall. Alles Gute und viel Glück. Und erstmal vielen Dank, ja? Sehr gerne. Tschüss, Judith. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Anastasia, 23. Guten Morgen. Guten Morgen. Anastasia, schön, dass du da bist. Ja. Über was reden wir? Wie bitte? Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Mein Freund ist im Dezember letzten Jahres an Krebs erkrankt. Er ist halt auch noch 24 Jahre alt. Es ist zwar ein gut behandelbarer Krebs. Welcher Krebs ist das? Es ist Hodenkrebs. Mhm. Da sind die Chancen in der Tat sehr gut, wenn man das rechtzeitig entdeckt. Ja, also es ist zum Glück, es war schon zwar gut am Dampfen, aber es war noch rechtzeitig. Es war halt auch mit Amputation und wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass es dann damit ausgestanden ist, weil... Amputation heißt, man hat ihm ein oder beide Hoden weggenommen? Ein. Also zum Glück nur ein. Ja. Deswegen, es besteht die Möglichkeit, dass sich irgendwann dann alles wieder regeneriert. Mhm. Und halt ist es auch für den normalen Körper halt auch doch recht wichtig. Also es ist einfacher so. Ich glaube, wenn man den Krebs besiegt hat, kann man nach einer solchen Erkrankung wieder ganz normal leben. Soweit ich das weiß. Ja, es ist halt wirklich die Frage, inwieweit da halt wirklich die komplette Besiegung dann auch stattfinden wird. Das war halt das, was... Die komplette was? Ja, dass die komplette Genesung stattfinden wird. Mhm. Ja, das war halt das Schwerste in dem Moment. Also wir haben uns am Anfang wirklich Hoffnung gemacht, dass es damit ausgestanden ist und dass auch keine Chemo ansteht. Mhm. Aber dann sind halt die Werte wieder hochgegangen und dann war halt wirklich von einem Tag auf den anderen stand Chemo an. Mhm. Und es kam halt wirklich relativ plötzlich, weil es sich davor wirklich sehr gut entwickelt hatte. Ja, wie geht's ihm denn jetzt ganz aktuell heute, Ende Februar? Ja, Ende März. Ja, im Moment ist er in der Chemo, also im Moment auch in der zweiten Runde. Mhm. Die ist halt dann recht heftig. Also es ist schwer. Mhm. Wie lange seid ihr denn eigentlich schon zusammen? Wir sind jetzt, in 10 Tagen sind wir 6 Jahre zusammen. Oh ja, das ist schon ziemlich lang. Wie hat er denn diese Diagnose im Dezember zunächst aufgenommen? Ja, es war ihm schwer abzulesen, wie er es aufgenommen hat. Also er hat wenig nach außen gelassen. Er ist damit recht ruhig umgegangen. Mhm. Er hatte halt dann seine Momente, wo es dann auch ihm zu viel wurde. Mit 24 geht man ja nun nicht regelmäßig zum Urologen und lässt sich untersuchen. Wie hat er das überhaupt bemerkt? Es ist halt bemerkbar geworden und es hat sehr lange gedauert, bis ich dann wirklich mich durchsetzen konnte und er zum Arzt gegangen ist. Wie ist das bemerkbar geworden? Ja, es ist optisch bemerkbar geworden. Also es wurde dick? Ja, also es war eine Vergrößerung dann zu sehen. Verstehe. Und ja, es hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis ich ihn dazu bekommen habe, dass ich ihn zum Urologen kriege. Wahnsinn, dass die Leute dann Angst haben, zum Arzt zu gehen. Dadurch wird es von Woche zu Woche unter Umständen noch schlimmer. Ja. Jetzt hast du gerade beschrieben, wie er es aufgenommen hat. Wie hast du es denn aufgenommen? Du bist die Freundin, du bist auch noch sehr jung. Wie hast du es aufgenommen? Ja, am Anfang war es noch, also bevor die Chemo anstand, war es recht okay. Also es ist bei mir bei weitem nicht der erste Krebsfall. Also bei mir in der Familie ist Krebs ziemlich üblich. Aber es ist halt auch die Sache. In der Familie. Aber er ist sehr jung und da rechnet man ja in der Regel noch nicht damit. Ja. Es hat halt alles doch recht überrumpelt. Also es kam dann langsam die Frage der gemeinsamen Wohnung auf. Und ja, das ist jetzt halt durch die Chemo alles unterbrochen, weil er in unserer Heimatstadt in der Klinik ist und halt auch dort die Chemo bekommt. Mhm. Und ich bin halt Studentin und dementsprechend in der anderen Stadt. Wie viele Kilometer auseinander? Zum Glück nicht weit. Also ich kann jedes Wochenende heimfahren. Hast du Sorge um eure Beziehung wegen der Erkrankung? Ja, es ist großartig im großen Sinne nicht, aber es ist dann so die Sache wie zum Beispiel, ich studiere Biologie, ich bin auch regelmäßig im Labor und ich arbeite halt auch im Labor nebenbei. Mhm. Und das ist dann auch so die Sache, ich weiß, dass ich nichts mit keinen Krankheitserregern zu tun habe, aber es ist dann trotzdem, sobald ich dann bei ihm bin, der Gedanke, oh Gott, bloß jetzt nichts dabei haben, bloß nichts angeschleppt haben. Gut, das bezieht sich ja jetzt auf die heikle Phase der Chemotherapie. Ja. Wenn die hoffentlich dann bald gut überstanden ist, dann sieht die Welt ja schon wieder anders aus. Ja. Ich finde auch, dass wenn man zusammen ist und man eine gute Beziehung führt, ich gehe mal davon aus, dass das eine gute Beziehung ist, die ihr habt, dass man dann gerade auch in solchen harten Zeiten zueinander steht. Ja. Also ich habe mir auch die Frage gestellt, ob ich in dieser Beziehung bleibe, weil es ja dann auch, ja, im Guten kann natürlich alles, es kann alles wieder gut werden und halt dann auch Familienplanung. Für mich sind halt Kinder sehr, sehr wichtig. Und in der normalen... Gut, aber du würdest doch hoffentlich nicht deinen Freund verlassen, nur weil er vielleicht nicht mehr fruchtbar ist. Nee, es war halt auch allgemein, wie er nach der Krankheit dann, wie er nach der Chemotherapie und alles wird, weil ich merke, dass das ihn verändert und dass er halt dann... Aber du hast wirklich oder du stellst wirklich die Beziehung zur Disposition? Nee, ich hatte mir die Frage gestellt und ich habe für mich sie beantwortet, dass ich bei ihm bleiben werde. Ich verstehe. Egal wie es wird. Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht, inwieweit ich legitim, das mittragen kann. Mhm. Und ich habe mich dann für die Beziehung entschieden. Das freut mich sehr. Das andere hätte mich jetzt auch eher irritiert, muss ich sagen. Ja, so. Nicht irritiert, sondern auch geärgert. Ja, nein. Nein, das finde ich sehr gut. Und wie sind denn jetzt die Prognosen der behandelnden Ärzte? Er macht jetzt nochmal eine Chemotherapie. Ja. Was sagt man ihm? Also im Moment sieht es gut aus. Also es hat zum Glück, zum wirklich großen Glück nicht gestreut. Mhm. Ironischerweise ist in meinem engen Freundeskreis noch ein zweiter Hodenkrebs aufgetreten. Mhm. Und dort ist es weniger glimpflich verlaufen. Dort sind Metastasen da. Mhm. Und also kann man froh sein. Man muss ja immer vom Glück reden, wenn man dann noch in einer solch schweren Erkrankung doch noch so gut wegkommt und die Chancen gut stehen. Anastasia, haltet durch, das ist eine schwere Zeit, aber das wird euch auch einander binden und auch schwere Zeiten haben ihr Gutes. Man sieht das Leben anders, man erlebt sich vielleicht auch anders, vielleicht ist die Bindung sogar noch viel intensiver danach, wenn ihr wieder fit seid oder wenn er wieder fit ist. Grüße ihn sehr herzlich von mir. Dankeschön. Ich wünsche sehr gute Besserung und euch beiden und auch in eurer Beziehung wünsche ich viel Glück und alles Gute. Vielen Dank. Gerne, tschüss. Ja, gute Nacht. Danke, tschüss. Mhm. 0800 220 50 50, freie Themennacht. Wilhelm ist hier. Wilhelm ist 69. Guten Morgen, Wilhelm. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen Domian. Ja, Wilhelm, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ich habe kein Problem, zumindest kein persönliches. Ich bin heute am Bahnhof vorbeigegangen. Ich wohne in Mönchengladbach-Reit. Mhm. Habe im Express gelesen, in der Überschrift... aus Köln. Mm. Metzger hat sein Pappschwein aus dem Schaufenster entfernt, weil irgendeine muslimische Gruppe sich darüber aufgeregt hat. Wilhelm, das habe ich auch gelesen und ich war fassungslos, als ich das heute gelesen habe. Da sind wir schon zu zehnt. Ich habe auch mehrere schon getroffen. Ich habe daraufhin als erstes heute T-Shirts drucken lassen, wo drauf steht, ich liebe ein Schwein. Da ich Fahrradfahrer bin und 10.000 Kilometer im Jahr fahre, das find ich sehr lustig. Werde ich viel Reklame machen. Und wenn man in Mönchengladbach wohnt, hat man ja mit den Salafisten sowieso sehr viel zu tun. Und im Februar, glaube ich, waren sie da und für April haben sie schon wieder angesagt. Und was diese Menschen sich so erlauben, finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich habe so das Gefühl, dass der Staat vor diesen Leuten einknickt. Ja, also wir erklären es nochmal, vielleicht für die Leute draußen in München, Berlin und Hamburg, wo man uns hört und sieht. Das ist ein großer Skandal hier in Köln. Es gibt eine Metzgerei irgendwo in einem Stadtviertel. Und wie das Metzgereien halt manchmal so machen, stellen die ein Pappschweinchen als Dekoration in ihr Schaufenster. Und darauf haben sich dann muslimische junge Männer gemeldet, haben randaliert, sind in diese Metzgerei eingedrungen, haben den Metzger beschimpft und haben gesagt, das wäre eine Beleidigung ihrer religiösen Gefühle, weil sie ja kein Schwein essen, haben ihn bedroht und so weiter und es ist eskaliert und der arme Mann aus Angst, dass sie ihm das Geschäft kaputt schlagen, hat jetzt das Schwein rausgenommen. So weit darf es in Deutschland nicht kommen, finde ich. Jetzt hast du mich wieder eine Spur aggressiver gemacht, weil das wusste ich natürlich nicht, dass diese Leute sogar in die Metzgerei gegangen sind und ihn bedroht haben. Ich habe ja nur die Überschrift gelesen. Ja, so habe ich es gelesen. Auch ich habe Erfahrung mit muslimischen Männern. Da spottet jeder Beschreibung. Ich will so ein Beispiel sagen. Ich kenne eine Alevitin. Ja. Eine wunderbare, hochintelligente, eloquente Frau, die viel zu jung ist für mich. Aber wir reden sehr viel. Und da ich hin und wieder für ein Magazin so Autoteste, Elektroautos, war ich bei einem VW-Händler, von dem ich wusste, dass er ein muslimischer Mann ist, ein Moslem. Und ich habe gesagt, ich kenne einen alevitischen Mann. Ich habe noch nicht mal gesagt, alevitische Frau. Da kam die aus der Pistole geschossen, das ist eine Sekte. Und die Aleviten sind die mildeste Form des Islam. Es gibt Sunniten, Schiiten, Aleviten. 13% der Muslime sind Aleviten. Und die sind ganz klar von den Moslems natürlich nicht sehr beliebt, weil sie für Gleichberechtigung für Mann und Frau sind. Und das ist ja etwas, was ein richtiger Moslem, insbesondere wenn er Sunnit ist, gar nicht leiden kann. So, nun muss man aber auch sagen, dass sich einige hochrangige Vertreter der muslimischen Gemeinden in Köln schon gemeldet haben und haben sich distanziert davon und haben das klargestellt. Und ja, es ist das Schlimme an dieser an diesem Vorfall ist, dass eine kleine radikale Minderheit die große überwiegende Mehrheit der Moslems diskreditiert. Natürlich haben 98% oder noch mehr der Moslems, gehe ich mal von aus, keine Schwierigkeiten damit, dass in einer Metzgerei ein Schwein, ein Pappschwein steht, das wäre auch albern. Aber diese kleine Minderheit macht so eine Stimmung und dann ist schon wieder so ein Bild entstanden. Was würdest du denn sagen, wenn ich dir zum Beispiel sagen kann, es gibt hier in meiner Nähe einen ehemaligen Viertransporterhändler. Da stehen Schilder dran, Viertransporterhändler, das ist eine afghanische Moschee. Warum sind die Schilder noch dran? Und ich wohne in einem Haus, das zu 50% einem Pastor gehört. Die hatten mir gesagt, die mindestens 10 bis 11 solcher Moscheen in Mönchengladbach, die alle getarnt sind, die nicht offen sind. Warum arbeiten sie im Dunkeln? Ich fühle mich da total hinters Licht geführt. Da kann doch, das kann doch für jedermann erkennbar sein, dass das eine Moschee ist. Nein, da sind vier Transporter-Schilder dran. Und wenn du dann die Kripo anrufst, dann wird gesagt, ja, wir haben da einen, der die Sache betreut. Dieser Mann hat überhaupt gar keine Ahnung, der weiß gar nicht, was dort läuft, zumal da auch Kinder, ich sage mal in Anführungsstrichen, behandelt werden. Ich muss dir also ehrlich sagen, ich kenne einige muslimische, in der Regel sind es aber Frauen. Und zum Beispiel eine muslimische Frau sagte mir zu einer Burka-Frau, die sind oben geschlossen, aber unten offen. Nun kann man denken, wie sie das gemeint hat. Ich glaube, dass, du hast recht, die Großzahl, die große Zahl der Muslime verhalten sich wahrscheinlich völlig normal. Völlig normal. Und wenn aber, ich jetzt hier in die Kamera oder ins Mikrofon frage, wir haben ja ganz viele muslimische Zuschauer und Zuhörer auch, ich garantiere dir, dass wir so fast nur Empörung kriegen über dieses Verhalten ihrer Glaubensbrüder in Anführungszeichen. Ja. Aber warum gehen diese Muslime dann nicht auf die Straße und sagen, wir distanzieren uns davon. Bei also einer Demonstration von Salafisten, da sind ganz wenige Muslime, die auch gegen diese Salafisten dann irgendwas unternehmen. Aber die Muslime bleiben dann zu Hause. Ich würde es begrüßen, wenn ein muslimischer Mann, zum Beispiel wenn Salafisten irgendwo auftreten, dass die dann auch sich eine Pfeife in die Hand nehmen oder irgendwie Buh rufen oder irgendwas machen. Mhm. Und das machen sie nicht. Gut. Weil sie haben vor ihren eigenen Leuten Angst. Ist ja vielleicht Und wenn man bedenkt, dass der Innenminister sagt, dass wir vielleicht 1500 gewaltbereite Salafisten vielleicht nur in Nordrhein-Westfalen schon haben, dann sollte man sich Gedanken machen. Also, das ist vielleicht ein schlauer Tipp von dir an die überwiegend friedlich hier lebenden Moslems, dass sie vielleicht da auch mal ein bisschen dann Flagge zeigen. Also, wir beide sind empört. Ich glaube, ganz Köln ist empört über diesen Fall. Und es ist wirklich nur schade, dass jetzt dieser Metzger aus Angst wirklich einen Rückzieher macht. Das ist das Schlimme. Das machen wir Deutschen, knicken vor dem Islam ein. Die Niederländer machen es genauso. Ich finde das wirklich sehr schade. Also von dem Radikalen. Wir müssen es immer differenzieren, finde ich. Sonst haben wir es ist ja wirklich ein kompliziertes Thema. Man muss immer sagen, dass wir die große Anzahl der Muslime sind ordentliche Leute, die hier gut mit uns zusammenleben. Das zum Beispiel glaube ich nicht. Okay, ich glaube es schon, aber wir sind in einem Land der freien Meinungsäußerung und insofern darfst du das hier auch sagen. Lieber Wilhelm, ich danke für deine Meinungsäußerung. Vielleicht kriegen wir noch jemanden aus dem muslimischen Publikum, der oder die auch was dazu sagt. Würde mich wirklich sehr freuen. Es war mir einfach genügend. Wilhelm, vielen Dank, alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss, ciao. Ja, also ihr Lieben, ich würde gerne eure Meinung dazu auch wissen. Und es steht ja auch noch an, ich möchte ja gerne auch noch mit einem türkischstämmigen Menschen sprechen, der das Twitter-Verbot von Herrn Erdogan gut findet. Dass die meisten sich darüber empören, das wissen wir ja. Hier ist Sigi. Sigi ist 59. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo Sigi. So. Ich bin jetzt auch schon mal unendlich erfreut, nach knapp 20 Jahren mit dir persönlich sprechen zu dürfen. Das freut mich dann auch. Und ja, deine Sendung geht hier ins 20. Jahr. Nächstes Jahr, ja genau. Und Und ich weiß, vor knapp 20 Jahren hatte ich eine Trennung in meiner Familie. Ja. Und da war ich sehr, sehr sorgenbelastet. Und da habe ich deine Sendung unendlich verfolgen können. Aber man kam wirklich zu dem Zeitpunkt, also jetzt auch gleichzeitig Glückwunsch ans Team, nie in deine Leitung rein. Ja. Ich hätte ja zu jedem zweiten Thema was sagen können, aber ich kam ja nie in die Leitung rein. Umso schöner, dass du jetzt da bist. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Um was geht's denn? Sorgenfelder hat man im Leben immer. Ja. Und jetzt treibt mich eigentlich eine ganz, ganz große Sorge um. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es geht um vermisste Personen und dahinter steht, sehe ich meinen Sohn lebendig wieder. Oh, dein Sohn ist weg. Der ist weg, ja. Wie alt ist der Sohn? Der ist 32. Seit wann ist er weg? Das ist jetzt knapp ein Vierteljahr und der Kontakt ist abgebrochen. Ich hatte nur zwischendurch ihn mal kurz am Handy telefonisch erwischt. Da haben wir zwei, drei Worte wechseln können. Und also du glaubst schon, dass er freiwillig gegangen ist. Es liegt kein Verbrechen vor. Nein, es liegt kein Verbrechen vor. Er ist freiwillig gegangen. Weißt du, wo er ist? Ja, in Portugal. Ach. Im Süden, unten an der Algarve. Irgendwo dort. Er hat alle Zelte abgebrochen in Deutschland? Nein, eigentlich nicht. Er ist einfach nur so auf so einen Trip. Er ist psychisch angeschlagen, also der hat einfach, Psychosen, also schizophrenen Formkreis, der ist einfach nicht stabil. Das heißt, er ist schon eine Erkrankung liegt davor? Die Grunderkrankung liegt vor, ja. Warum hat er denn mit dir keinen Kontakt mehr? Ganz simpel, kein Geld, nichts, null. Also, das ist ja meine Sorge. Ich weiß nicht, wie er sich durchschlägt. Ach, du glaubst, wenn er Geld hätte, würde er auch öfter anrufen? Ja, natürlich. Ach so, ich dachte, es wäre ein Streit zwischen euch gewesen oder ein Zerwürfnis oder so. Nein, Gottes Willen. Er ist ganz alleine dort. Er ist ganz alleine dort. Kein Mensch weiß, aus welchem Grund, welche Beweggründe, keiner weiß. Ja, vielleicht liegt das auch an seiner psychischen Erkrankung, dass er plötzlich durchgedreht ist und weggefahren. Wie ist er denn da runtergefahren? Ja, das ist einfach so ein Kopf freimachen und mal sehen, wie geht's im Süden? Gibt es noch andere Möglichkeiten für mich, wie auch immer? Hatte er denn hier einen Beruf? Nein. Das kommt ja alles erschwerend hinzu. Ja. Er hat irgendwann mal Schule abgeschlossen und so, aber Beruf hat er nicht erlernt. Also er ist eigentlich wirklich komplett mittellos. Wie ist er denn nach da unten gekommen? hat sich irgendwie ins Flieger geschartert und irgendwie das letzte Geld zusammengekratzt. Mhm. Und ja, und keine weißt, Ahnung, er war auf Bekanntensuche. Irgendjemand hat ihn ein Floh ins Ohr gesetzt oder er ihn selber, ich weiß es nicht. Nach Portugal, Südportugal. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund. Warum gerade dorthin? Und du weißt überhaupt nicht, was er da macht? Machen kann er ja nichts. Was soll er machen? Und du weißt auch nicht, wie er lebt, wo er wohnt, nichts. Du weißt genau das ist es. Genau das ist es. Und das macht dir große Sorge? Ja, natürlich. Verstehe. Natürlich. Du hast nicht einmal einen Ort ungefähr, wo er ist? Ja doch, der ist ja in Faro gelandet. Ja. Da unten auf dem Flugplatz. Und wo ich Kontakt mit ihm hatte, das ist dann so eine Ortschaft daneben. Die nächstgrößere Ortschaft ist Amacao oder Queo de Pera. Mhm. Ich kann das nicht richtig aussprechen, ich bin kein Portugiese. Mhm. Und von dort aus hat er sich gemeldet, aber er kann ja zu Fuß nicht weit kommen. Wann genau hat er sich das letzte Mal gemeldet? Mitte Februar. Mitte Februar. Was hat er da gesagt, als er sich gemeldet hat? Ja, eigentlich im ersten Gespräch ging es mehr darum, dass es ihm einigermaßen gut geht. Mhm. So, ja, man soll sich nicht zu viel Sorgen machen. Und das Zweite war natürlich mittellos, kein Geld. Vater, schau irgendwie zu, dass ich irgendwie zu Finanzen komme. Und das konnte ich nicht klären, weil dann gab es keinen Kontakt mehr. Und bevor ich das über postalischen Wege in irgendeiner Form hätte lösen können. War die Leitung weg oder was? Ja, da war, das Handy aus, Handy kein aus. Kontakt mehr. Mm-hmm. Keine Möglichkeit, ihm jetzt einfach per PIN irgendeinen Code rüberzugeben, mm-hmm. dass dann über Western Union oder irgend sowas geht. Das heißt, aufgrund seiner seelischen Erkrankung glaubst du, dass er überhaupt nicht fähig ist, sich da auf Dauer oder über längeren Zeitraum durchzuschlagen? Genau so ist es. Genauso hast du darüber nachgedacht, dort runter zu fliegen, ihn zu suchen? Ja, natürlich habe ich drüber nachgedacht. A, bremst mich das Alter ein bisschen. Ja. B, sitzt da das Geld nicht so locker, wo man da sagt, ja, jetzt machen wir einfach los. Mhm. Such mal irgendwo eine Anlaufstelle. Für mich ging es darum, zu schauen, welche Hilfsorganisationen greifen denn eigentlich? Welche Hilfsorganisationen greifen hier denn auch europaweit? Das weiß ich jetzt aus dem Lameng auch nicht. Wir können uns gerne noch gleich ein bisschen schlau machen. Hast du schon irgendwas recherchiert? Ich habe die AK angerufen, da bin ich wirklich der Meinung gewesen, da würde was gehen. Die kümmern sich um alles Mögliche, Einwanderer, was weiß ich, oder auch irgendwelche Vermisste aus dem Zweiten Weltkrieg, aber das ist nicht ihr Klientel, ganz klar. Aber es gibt bestimmt eine Organisation, die sich um Leute kümmert, die im Ausland. Ja, ich weiß nicht. Das ist meine Frage. Da muss ich gleich mal müssen wir uns mal schlau machen. Ich bin der Meinung gewesen, das kommt bei dir wie aus der Pistole geschossen. Nein. Ja, du hast mit so vielen zu tun. Nein, du hast doch unendlich. Also ja, aber das ist wirklich ein Sonderfall für jetzt. Alle Themen. Das ist ein Sonderfall. Wobei, also das machen wir auf jeden Fall sehr gerne gleich für dich. Sigi, im Übrigen kommen da bestimmt auch noch Hinweise aus dem Publikum. Das hat mich sehr, sehr gewundert. Wie wir das regeln können. Darüber hinaus, Sigi, würde ich an deiner Stelle, mich würde das nicht hier halten. Ich würde runterfliegen. Wenn es irgendwie ging, wenn du es finanziell und zeitlich hinbekommst, würde ich hinfliegen und ihn suchen, bei der Polizei nachfragen, vielleicht mit der einen oder anderen Organisation vorher Kontakt aufnehmen, welche Tipps die einem geben. Ja, mit einer oder anderen Organisation, aber welche? Ja gut, das wenn man der Sprache nicht mächtig ist. Ich hab Kontakte aufgenommen zum Konsul dort unten in Lissabon, ja klar. Die sagen, wenn ihr hier auftaucht, natürlich Großstadt, gibt es ein ganz anderes wie in Berlin oder irgendwo oder bei euch in Köln, ganz andere Hilfsorganisationen, ja, da funktioniert was, aber da unten einfach nicht. Mhm. Einfach nicht. Ich weiß nicht, mit welchen Behörden man zusammenarbeiten kann. Würde er denn, wie du ihn einschätzt, wenn du nach unten fliegst und du sagst, pass auf, komm, es ist besser, begleitest mich zurück nach Hause. Das waren ja meine Ratschläge noch, die ich noch per SMS ihm habe rüberbringen können. Ich habe gehofft, dass er das wahrnimmt, dass er das einfach im Hinterkopf hat und sich sagt, ja, wenn ich einfach längere Zeit nicht da bin, verliere ich komplett in Deutschland meinen Sozialstatus und damit dann auch, ja, dieser Ausflug aus Krankenkasse und zum Schluss ist man obdachlos. Mhm. So, also da ist so unten obdachlos, hier obdachlos und das ist auch der Grund, warum es mich hier hält. Es kommt ja selten ein Unglück allein, er wird wohnungsverlustig sein, Mietkündigung und. Das bleibt ja alles dann ein Stück weit an mir. Ich fühle mich zerrissen an vielen Stellen, soll ich zur gleichen Zeit agieren, machen, tun. Und dann ist man einfach froh, dass man wie jetzt so ein Gespräch mit dir hat. Mhm. Das ist ja dann auch, wenn man vor Ort ist, dann kann man sich um solche Dinge kümmern. Ja. Also, dass man noch das Gefühl hat, man hat noch ein bisschen, ich will nicht sagen, die Fäden in der Hand, aber Was ist man mit kann der Mutter? Helfend eingreifen. Was ist mit deiner Frau, der Ex-Frau, der Mutter des Sohnes? Das ist ein ganz trauriges Kapitel, weil sie sich mehr oder weniger um ihn nicht kümmert. Ach so, das heißt, es hängt da wirklich alles an dir. Sie hat ihn aus der Trennung heraus, denn eigentlich, ja, die zwei, ja, die sind ein Fleisch, ein Blut, aber nicht jetzt im positiven Sinne, sondern die sprechen eine Sprache und dadurch sind die sich dann immer nicht grün. Wenn der eine was sagt, macht der andere Kontra und dann... Okay, und, also ich war dann auch nach 20 Jahren alleinerziehend mit ihm und... Kannst du keine Hilfe erwarten? Verstehe. Nee, da kann ich eigentlich keine Hilfe. Das ist auch kein Kontakt. Hast du noch weitere Kinder? Ja, ich habe noch einen großen Sohn, der aber dann in der Nähe von seiner Mutter wohnt und dadurch ziemlich beeinflusst ist, der aber in seiner eigenen Familie sich unendlich in seinem Hamsterrad, sag ich jetzt mal, dreht und das wirklich heißt, zu tun hat. Das heißt, von dem auch keine Hilfe. Es hängt wirklich an dir, dass du es organisierst. Ja. Ja. Also, sagen wir es nochmal jetzt hier in die Kamera und ins Mikrofon. Das Problem ist, dass der Sohn von Sigi irgendwo in Südportugal unterwegs ist. Er ist nicht fähig, sich lange alleine durchzuschlagen. Frage an euch, die ihr kundig seid, welche Hilfsorganisationen könnte man ansprechen, die ihn versuchen zu finden oder zumindest helfen bei der Suche? Überhaupt, welche Kontaktstellen gibt es? Bitte mailt uns so schnell wie möglich. Wir reichen das sehr, sehr gerne an Sigi weiter. Also ich hoffe, dass da was rumkommt, Sigi. Ja. Und dann dennoch, ich sag's nochmal, wenn es irgendwie vielleicht doch möglich wäre, mal eine Woche runterzufahren. Ist das ein finanzielles Problem? Das ist letztendlich dann aus 3000 Kilometer, das ist ja auch nicht einfach so um die Ecke rum, gell? Mhm. Also ist es ein finanzielles Problem? Letztendlich dann wahrscheinlich auch, weil ich dann davon ausgehe, wenn ich dort unten dann... Musst du auch irgendwo wohnen? Unterfliegen, Mietwagen, ja, wohnen, ja, keine Ahnung. Mhm. Man, ja. Okay, aber... Wir wären sicher schon einen Schritt weiter, wenn wir da Ansprechpartner finden könnten, die dir zumindest fundierte Hilfestellung leisten können, mit denen du kommunizieren kannst. Ja, natürlich. Gut, Sigi. So, ich verspreche dir, dass wir uns bei dir melden, sobald wir was Handfestes in der Hand haben. Das kann vielleicht heute Nacht noch sein, spätestens morgen. Ja. Und vielleicht telefonieren wir nochmal miteinander, wenn die Sache eine weitere Entwicklung nimmt. Das wäre sehr schön, ja. Würde mich sehr freuen. Sigi, ich hatte jetzt auch anschließend, hatte ich mir angeboten, nochmal mit deinem Psychologen gerne. Wörtchen reden. Genau. Dann ich bleibe in der Leitung. Nee, du legst bitte auf und wir rufen dich neu an. Oder so. Du musst auflegen, sonst funktioniert das technisch nicht. Auf alle Fälle dir nochmal ein Riesenkompliment. Vielen dass Dank. Du so viele Jahre quasi diese Themen aufgreifst. Und gestern hat ja einer angerufen, der Meinung war, es gab einfach bei dir diese Gründungsgeschichte und warum du da so gut bist. Also ich kann nur sagen, das liegt an dir selbst. Du bist der Typ einfach dafür. Ich danke dir vielmals. Du bist der Typ und jeder würde sich quasi so einen in seinem näheren Freundschaftskreis wünschen. Und das macht dich einfach irgendwie, ich weiß auch nicht so, ganz eigen. Ich danke dir vielmals, sehr, sehr nett. Jetzt, aber super. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Alles klar. Tschüss. Alles tschüss. Gute, tschüss. Danke. So, ihr Lieben, wir haben 1.43 Uhr und hier ist der Themenhinweis für morgen. Morgen heißt unser Thema, die Sendung heißt Ich habe geschwiegen und ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die zum Beispiel bei einer Straftat geschwiegen haben, die vielleicht ihr Schweigegelöbnis oder ihre Schweigepflicht gebrochen haben oder die aus Feigheit ihren Mund nicht aufgemacht haben, die unter Umständen auch ein großes Lebensgeheimnis mit sich herumtragen und schweigen, die ein traumatisches Erlebnis hatten und deshalb zwangsläufig vielleicht über einen langen Zeitraum schweigen mussten und stumm waren und gerne auch mit jemandem, der mal über einen längeren Zeitraum in einem Schweigekloster war. Also das Thema ist morgen, ich habe geschwiegen. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt zur Sendung, dann macht das unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Da sind die Leitungen geschaltet oder gerne auch während der Sendung. Die Sendung morgen fängt morgen ungefähr 1.05 Uhr an, also ungefähr 5 Minuten später. Also ich habe geschwiegen, unser Thema morgen. Jetzt geht es weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden als nächstes mit Erol oder Errol. 43. Errol. Errol, grüß dich, Jürgen. Sehr schön, Errol, ich grüße dich. 43 bist du. Ja, 43, ja. Schöne Grüße aus Hagen. Dankeschön. Bist du unterwegs? Ich bin unterwegs. Ich versuche das so gut es wie möglich in die Reihe zu kriegen. Bist du LKW-Fahrer? Ja. Okay. Hofrangierer, verstehe. Genau. Ich setze Container um mit der gelben, roten Schrift. Aha. Das wissen wir, was das heißt. Das wissen wir, was das heißt. Okay. Kannst du ein paar Minuten vielleicht mal anhalten? Geht das? Schwer. Ist die Tonqualität nicht so gut? Ah, na, es geht schon. Wir können dich gut verstehen. Dann leg mal los. Um was geht's? Da hat einer vorhin angerufen, einer aus Mönchengladbach. Das hat mir ein bisschen sauer aufgestoßen, muss ich sagen. Zum Thema Schwein in der Metzgerei. Ich als versuchender frommer Muslim kann sowas nicht für gut heißen, was da abgegangen ist. Das habe ich mir gedacht, dass ihr das alle so seht. So. Und leider Gottes ist es auch so, dass viel über die Medien manipuliert wird. Ja. Wir reden über die Zeitung Express. Mhm. Express polarisiert auch viel, das weißt du, die Domian, ja? Ja. So, und das kann ich nicht gutheißen. Und die meisten haben auch damit keine Probleme. Ich oder viele Moslems sind in dieser Hinsicht sehr, sehr, sehr tolerant. Das ist meine Erfahrung auch, da muss ich dir komplett recht geben. So. Aber ärgerst du dich denn nicht auch über so ein paar Irre, die euren Ruf dann schädigen? Natürlich ärgert mich das, weil das in die ganz andere Licht herangeführt wird. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Genau. Man tut der Religion sehr Schlimmes dadurch. Ne? Das oberste Gebot sollte doch sein, dass wir uns alle gegenseitig respektieren. Genau. Nur darum geht es. Gegenseitige Akzeptanz, ja. Und der Rest kommt von alleine. Das ist meine Meinung. Ganz dazu, genau. Ne? Ja. So. Nun sagte der Anrufer vorhin, er vermisst von den in Deutschland lebenden Moslems, dass sie mehr gegen diese Leute vorgehen. Was sagst du ihm? Ja, Dietip hat sich in der Hinsicht geäußert und hat gesagt, das kann nicht für gut geheißen werden. Mhm. Was sollen die Leute denn machen? Sollen sie sich bewaffnen und auf die Straße gehen gegen diese Salafisten? Mhm. Das eine Minderheit ist von 0,02% vielleicht. Vielleicht, ja, höchstens. Ja. Ja. Ja. So. Also, ich... So, Jürgen, du wolltest auch ein paar Takte hören über Erdogan, sein Twitter. Sehr gerne, wo ich dich schon dran habe. Als ja, ja, du, dann leg mal los. Ich bin engagiert in dieser Hinsicht. Ja. Bin auch, sage ich mal, bisschen erfahren. Lieber Jürgen. Ich höre. So, also Tayyip Erdogan, wir reden über den Premierminister der Türkei. Genau. So, der in den letzten 80 Jahren, die ganze Geschichte verfolgt, hat dieser Mensch das meiste für die Infrastruktur, für die wirtschaftliche Stärke, für die Demokratisierung, für. Wir können da machen, sagen, so viel, wie wir wollen. Kann ich verstehen. Aber das muss man. Ja, aber jetzt, in Sachen Demokratisierung dreht er jetzt den Hahn wieder zu. Stichwort Twitter. Jürgen, nein, sehe ich nicht so. Diese Twitter-Geschichte muss auch richtig Bericht erstattet werden von den Medien. So, diese Twitter-Geschichte ist entstanden vor paar Monaten. Mhm. Es werden in der Türkei zurzeit ein Medienkrieg geführt gegen die Regierung, was an der Macht ist. Okay, aber das Verbot gibt es ja, das ist ja definitiv so. Ich hab's ja. Ja, auch, aber du musst ja auch den Hintergrund wissen, Jürgen. Du kannst nicht sagen, ich habe verboten, fertig, aus, Schluss, Ende, aus. Muss man da überhaupt einen Hintergrund wissen? Ist das nicht an sich schon schlimm genug? Nein, finde ich nicht. In Deutschland ist die Medienlandschaft auch verboten für NS-Mitglieder, oder? Naja, also du kannst die Twitter-Gemeinde ja nicht mit Nazis verbinden. Nein, die ganze Twitter-Gemeinde ist verboten in der Türkei. Twitter wurde aufgefordert und gesagt, Leute, diese Jungs möchte ich vor Gericht haben, weil es werden da Verleumdungen gemacht, es werden Sexkassetten, pornografische Sachen ans Licht geführt, was überhaupt nicht stimmt. Stell dir mal vor, ich würde irre. Ja. Okay, ich merke, dass du ein gewisses Verständnis hast. Ich kann dem nur entgegnen. Das ist nun mal Meinungsfreiheit, dass man Sachen auf Twitter, gerade auf Twitter und Facebook sagt, die vielleicht auch der herrschenden Elite nicht gerade gefallen. Ich glaube, wir müssen mal aufhören, weil es zu laut ist. Irol, wir nehmen mal zur Kenntnis, was du gesagt hast. Es ist zu kompliziert mit der Leitung. Ein Satz noch. Ja. Solidarität mit der Meinungsfreiheit, die hat jeder in der Türkei. Okay. Aber Verleumdung, das ist wieder ganz was anderes. Okay, wir lassen es so stehen, lieber Errol. Danke für deinen Anruf. Es ist wirklich ein bisschen anstrengend. Es tut mir leid, dass es jetzt hier so laut ja. Alles Gute, nun ist er weg. Und hier ist Onur. Onur ist 18. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Onur klingt auch etwas türkisch, kann das sein? Ja, ich bin Türke. Ja. Also mit kurdischen Wurzeln. Sehr gut. Was sagst du zu der ganzen Geschichte, zu allem? Genau, also ich habe gestern schon angerufen, kam dann nicht durch, weil die Sendezeit hat nicht gereicht. Ja. Und ich muss meine Vorsprecher total zustimmen. Bezogen auf was? Auf Erdogan und Twitter. Mhm. Ich habe ja deshalb angerufen und ich muss ihm total zustimmen. Also du findest es auch nachvollziehbar, dass er Twitter abgestellt hat? Ja, genau, ich finde es nachvollziehbar. Du bist ein junger Kerl. Wie kannst du das gutheißen? Ja. Das ist eine faktische Einschränkung der Meinungsfreiheit. Stell dir mal vor, ich habe es gestern gesagt, das würde in Deutschland passieren. Frau Merkel würde sagen, Twitter zu. Was hier los wäre. Okay. Aber die Sache ist die, man muss erstmal die politische Situation in der Türkei verstehen. Es ist nicht so wie in Deutschland. Zum Beispiel die Parteien SPD, CDU, Grüne, wie auch immer, die sind hier, also die haben andere Meinungen. Die tauschen sich darüber aus, vielleicht gibt es auch Meinungsverschiedenheiten, aber dann ist alles gut. Aber in der Türkei ist das System ganz anders. Die Parteien sind verfeindet. Ja gut, also, das ist ja egal. Ja gut, das heißt, er kann ja nicht das verbieten, was er nicht hören will. Die Türkei stellt sich doch nach außen als demokratischer Staat dar. Natürlich. Und so will die Türkei ja auch in die Europäische Union. Das heißt, dann muss sie auch die demokratischen Grundregeln befolgen. Also mit der Europäischen Union, das ist nochmal ein anderes Thema, also die Europäische Union, da können wir noch 150 Jahre drauf warten. Es geht auch gar nicht darum, dass wir irgendwelche Dinge erfüllen, damit wir in die Europäische Union reinkommen. Wir werden niemals in die Europäische Union reinkommen, weil einfach gewisse Länder und gewisse politische Richtungen und die sind halt einfach dagegen, dass einfach so ein muslimisches Land in die Europäische Union kommt. Und ich kann es damit untermauern, wenn man sagt, ja okay, die haben jetzt die haben die Forderungen erfüllt. Türkei hat nicht die Forderungen erfüllt. Hat Bulgarien die Forderungen erfüllt? Haben Sie mal Bulgarien gesehen? Wie es in Bulgarien aussieht? Lass uns mal, ich möchte das nämlich gerne verstehen, weil du ein sehr junger Mann bist. Und erklär mir das noch genauer, warum du das gut findest, dass er Twitter verbietet. Also, als Ganzes muss man erstmal sagen, das mit der Verbietung, man muss mal nochmal, wie der Herr davor gesagt hat, nochmal schauen. Und zwar, wenn einer schreibt, ja, ich finde Erdogan schlecht, ich will jetzt die... was weiß ich, CAP oder was weiß ich, ich will jetzt eine andere Partei, dann wird er nicht sagen, so Leute, der wird jetzt schnell abgestellt und was weiß ich und der muss jetzt weg. Mhm. So ist es nicht. Das Problem ist, dass es dass, immer wieder Abhörskandale gegeben hat und diese Abgehörten, zum Beispiel der Präsident wurde abgehört und die werden durch Twitter verbreitet. Aber das sind Lügen. Es wurde schon mehrfach festgestellt, dass dass er abgehört wurde, aber dass er manipuliert wurde. Ja, aber so ist das in einem freien Land, dass dann Dinge veröffentlicht werden, die vielleicht auch nicht stimmen. Damit muss man dann halt auch umgehen. Das kann man mit Verboten kann man das nicht regeln. Ja, aber Erdogan hat einfach gesagt, Leute, ich schiebe jetzt eine Regel davor, ich mache da jetzt mal Schluss. Und er wusste natürlich auch, die gehen hinterrücks rein. Weil einen Tag später hat eine gewisse deutsche Zeitung mit einem Video direkt veröffentlicht, so Leute, auf die Weise könnt ihr doch in Twitter reinkommen. Und der weiß ja, der ist ja nicht blöd. Aber er wollte einfach nur zeigen, Leute, ich schiebe den Riegel davor, ja, ich kann Twitter sperren, aber es war niemals seine Idee, Twitter für immer zu sperren und Twitter ist für immer zu. Es war nur eine Machtdemonstration. Mhm. Kannst du das, ja, aber das ist auch schon schlimm, wenn er das nötig hat. Aber kannst du es denn verstehen, dass eben sehr viele junge Türken und türkischstämmige Menschen, ich kenne sehr viele hier in Köln, absolut empört sind darüber? Kannst du es verstehen, ja, so ein bisschen? Ja. Das ist einfach das Problem. In der Türkei, die Medien manipulieren. Da gibt es Medien, die sind auf einer Seite und Medien sind auf der anderen Seite. Mhm. Man kann die Situation der Türkei nicht mit Deutschland vergleichen. Die Situation der Türkei, die ist eine ganz andere. Die ist so unglaublich, wenn man die hören würde, man würde denken, man ist in einem Fantasy-Film. Aber das ist alles wahr. Jetzt wirklich. Jetzt möchte ich dich gerne auch noch fragen, Uno, wo ich dich gerade anhabe, was du zu dieser Schweinegeschichte hier in Köln sagst. Schweinegeschichte? Also, genau, da wollte ich auch noch fragen, was du sagen kannst. Ich habe zugehört davor. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass wir uns von diesen Gruppen distanzieren. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt nicht sehr stark muslimisch bin oder sehr schwach muslimisch bin. Ich distanziere mich einfach von einer muslimischen Richtung, die Gewalt anwendet. Ja? Das ist sehr gut. Das freut mich zu hören. Lieber Uno, die Zeit rennt weg, aber du hast dein Statement gesagt. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Sehr gerne. Tschüss, ciao. Tschüss, schön. Ciao. Ciao. Wen haben wir hier? Danny, 24, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Danny. Ich bin der Danny, 24, genau. Der Danny, schön, dass du da bist. Und was geht's? Was reden wir mal? Ja, ich habe Scheiße gebaut. Ich bin mit meiner Freundin seit 4 Jahren glücklich zusammen, muss man sagen. Mhm. Nur die letzten Monate habe ich damals in so einem Chat war ich damals drin und habe eine Frau kennengelernt, wollte nur frei mit der. Ne? Ja, und dann haben wir uns auch mal nach der Arbeit mal getroffen so ein bisschen und hat die sich halt in mich verliebt. Und du dich in sie auch? Nein, ich nicht. Ach so. Ja gut, also ich wollte nur Freundschaft platonisch. Mhm. Ne? Mhm. Und ja, und dann haben wir auch SMS-Kontakte gehabt und so. Und dann haben wir uns mal zum Kino verabredet. Und dann hat sie mich mal geküsst und ich habe den Kuss nicht wirklich erwidert. Mhm. Und und dann wollte ich mich auch wirklich komplett distanzieren davon. Ja. Nur irgendwie klappte das dann nicht. Ne? Und dann hatte ich auch Stress mit meiner Freundin, wegen was anderem auch. Aber die wusste von diesem Kontakt, deine Freundin? Nee, sie wusste nichts von dem Kontakt. Warum hast du das denn heimlich gemacht, wenn das so harmlos war? Das weiß ich auch nicht. Also da versuche ich mir bis heute noch eine Antwort drauf zu finden, warum. Aber es wird ja noch schlimmer. Ich hatte jetzt auch von meiner Ausbildung her total Stress und war irgendwie komplett im Stress und habe dann irgendwie, weiß nicht, ob ich Aufmerksamkeit gesucht habe, auf jeden Fall habe ich der Frau dann auch gesagt, so, ja, ich habe keine Freundin, die ist verstorben und so. Um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. So ist meine Theorie. Und irgendwann war ich so verzwickt in der Sache drin, dass ich da irgendwie nicht mehr selbst rausfinden wollte. Also ich wusste nicht mehr, wie ich da rauskommen sollte. Und wie ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge, sie hat wohl jemanden gekannt, der meine Freundin kennt. Mm. Und dann hat sie die Mails alle, die ich mit ihr geschrieben hatte, dann meiner Freundin gesendet. Und die hat sie heute Morgen gesehen und hat dann auch Schluss gemacht. Ne? Ach, Danny. Mann. Wegen nix, so habe ich es verstanden. Genau, eigentlich wegen nix, aber sie hatte halt auch gelesen, dass ich dann auch zu ihr geschrieben habe, dass meine Freundin verstorben ist. Wie schrecklich. Und, wie wahnsinnig, was du da gemacht hast. Ja, also ich verstehe es auch nicht und mir tut's wirklich mir tut's wirklich richtig leid und ich weiß wirklich nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Ne? Also ich bin auch, Das kann man wahrscheinlich gar nicht gut machen, außer dass du signalisierst, dass es dir wahnsinnig leid tut und dass du um eine Chance bittest, aber wenn sie dir keine Chance gibt, hast du keine Chance. Naja, ich will sie ja wieder zurück, ich liebe sie ja, ne? Ja. Und ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Jetzt habe ich, die eine fühlt sich natürlich verarscht von mir, ne? Und meine Freundin natürlich auch, ne? Und ja, du musst mir natürlich du musst sofort natürlich den Kontakt mit dieser platonischen Frau da beenden, radikal, um deiner Freundin zu signalisieren, du meinst das wirklich ernst und es war einfach eine blöde Vertracktheit, in die du da reingeraten bist. Und sie möge es dir verzeihen und entschuldige dich bis über alle Maßen und mehr kannst du nicht machen. Nee, also ich habe auch den Kontakt jetzt auch abgebrochen mit ihr, ne? Und also ich kriege auch kein Auge zu nichts, ich muss morgen wieder arbeiten. Danny, meine Sendung ist jetzt vorbei. Wir rufen dich mal gleich nochmal an, damit das jetzt nicht alles so ruckzuck hier zu Ende geht. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal, okay? Ist in Ordnung, besten Dank, ne? Bis gleich, ciao. Jo, tschüss. In der Technik heute Nacht, Dennis Eickmeier und nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema, ich habe geschwiegen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die während einer Straftat geschwiegen haben, die vielleicht aus Feigheit den Mund nicht aufgemacht haben, die ein großes Lebensgeheimnis verschweigen oder die aufgrund eines traumatischen Erlebnisses vielleicht sehr lange stumm waren. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Und wir sind um 1.05 Uhr ungefähr hier. Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine sehr schöne und erholsame Nacht. Bis morgen. Tschüss.